Elisabeth, wach auf, mein Engel. Hörst du mich? Wie schön du bist, Elisabeth. Immer noch unverwest nach all den Jahren. Willst du ewig schlafen? Nie erwachen, Geliebte? Ewig ausruhen von deiner kurzen Wallfahrt auf Erden? Oh, kehre wieder. Bring mir das Morgenrot zurück in mein Leben, das, seit ich der Tod von mir schied, nur mehr kalte Dämmerung war. Du schweigst. Stumm. Ewig stumm. Dein Geliebter härmt sich und du schweigst. Dein Freund vergießt heiße Tränen an deinem Grab und du ruhst. Dein Geliebter verzweifelt vor Verlangen und du öffnest deine Arme nicht. Ist der Tod denn feuriger als unsere Liebe in Jugendtagen? Kehre mir wieder. Kehre zurück an diese sehnsuchtsvolle Brust. Ich brauche dich. Wüsste der Mensch stets im Vorhinein um die Konsequenzen dessen, was er sich wünscht, so mancher Wunsch bliebe wohl unausgesprochen. Diese Erkenntnis ist so alt wie die Menschheit, jedoch stellt sie sich für manchen erst dann ein, wenn er das Grauen, das ein erfüllter, aber unüberlegter Wunsch mit sich bringen kann, am eigenen Leib erfährt. Ferenc Nadaschdi war mein Patensohn, das Kind meines verstorbenen Freundes, des Barons von Tschete. Das Anwesen derer von Nadaschdi, eine auf der höchsten Anhöhe einer Hügelkette gelegene wehrhafte Festung, lag am Rand der nördlichen Ausläufer der Karpaten, nahe der Grenze zu Ungarn. Ferenc war ein mächtiger und einflussreicher Mann. Es muss um das Jahr 1600 gewesen sein, da ich unerwartet eine dringende Nachricht von Baronin Katharina erhielt, die mich bat, sie heimlich aufzusuchen. Ich war sehr verwundert ob dieser Bitte und voller Neugier, was Ferencs schöne junge Frau wohl von mir begehren mochte. Ich danke euch, lieber Oheim, dass ihr euch so rasch hierher begeben habt. Euer Wunsch ist mir Befehl, Katharina. Wie kann ich euch zu Diensten sein, hohe Frau? Ihr seht mich in großer Not. Es geht um Ferenc. Seinetwegen bin ich in großer Sorge. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Was ist mit ihm? Ich habe ihn schon längere Zeit nicht gesehen. Ist er krank? Das wohl nicht. Nicht im gewöhnlichen Sinn jedenfalls. Das klingt geheimnisvoll. Bitte, erzählt mir, was es zu erzählen gibt. Ein Schatten hat sich zwischen ihn und mich gesenkt, der uns, wenn kein Wunder geschieht, über kurz oder lang für immer entzweien wird. Ein Schatten? Ja, der Schatten Elisabeth Báthorys. Seiner ersten Frau? Aber sie ist seit langem tot. Das weiß ich wohl. Auch Ferenc ist sich dieser Tatsache wohl bewusst. Dennoch flieht er seit geraumer Zeit Nacht für Nacht unser gemeinsames Lager, um sich... Ich scheue mich fast, es auszusprechen. Nur Mut, Katharina. Es ist ein Freund, mit dem ihr sprecht. Zunächst war mein Verdacht, dass er womöglich das Lager einer Lebenden teilt. Schon dieser Gedanke erfüllte mein Herz mit Gram. Stellt euch aber mein Entsetzen vor, als ich ihm in der vergangenen Nacht auf leisen Sohlen folgte und hinter sein wahres Geheimnis kam. Was ist es? Er schleicht sich zur Ruhestätte einer anderen Frau. Jedoch ist es kein Bett. Es ist ein Grab. Was? Sein Weg führte ihn zu Elisabeths Mausoleum. Er sucht ihr Grab auf? Nachts? Auf dem Friedhof? Ja, ich konnte es selbst kaum fassen. Und was tut er dort? Ich beobachtete, dass er die Grabplatte beiseite schob und vor ihrem geöffneten Sarg niederkniete. Er schien vollkommen in den Anblick der Toten versunken zu sein. Ich vermochte mich vor Entsetzen kaum mehr in meinem Versteck zu rühren, als ich ihn wispern hörte: Willst du denn ewig schlafen, Geliebte? Herr im Himmel, was ihr mir da berichtet ist, mir fehlen die Worte. Oheim, ich bitte euch, gebt mir einen Rat. Was soll ich nur tun? Ich fürchte, ihn auf immer zu verlieren. An eine Tote zu verlieren. Oder an den Wahnsinn. Beides wäre fürchterlich für mich. Und die beiden Kinder. Ja, die Kinder. Wie kann er sich nur von ihnen und auch von euch abwenden? Bitte, Oheim, erzählt mir, was ihr von Elisabeth und seiner Liebe zu ihr wisst. Elisabeths Schönheit überstrahlte diejenige all ihrer Schwestern im Lande. Ich war selbst zugegen, als Ferenc sie das erste Mal erblickte. Es traf ihn wie ein Blitzstrahl. Er war geblendet von der Anmut ihres schlanken Leibes, dem Abendrot ihrer hoheitsvollen Wangen, der schwarzen Nacht ihrer Locken und nicht zuletzt von ihren wie zwei glänzende Sterne strahlenden Augen. Elisabeth wurde schon bald seine Gattin. Es war der Zauber der ersten Liebe, der ihre Verbindung überstrahlte. Beide tauchten, ewig nach Genuss dürstend, unter in den Fluten der Sinnesberauschung. Fortan lebten sie nur für ihre Nächte, die ihnen vorkamen wie ein Traum. Ein Traum, den sie sich wünschten, ewig und für immer träumen zu dürfen. Doch die Gestirne, bis zu denen sich die Wünsche der Liebenden ebenso wenig erheben wie irdischer Nebel, kreisten unbekümmert weiter in ihren Höhen und führten unaufhaltsam die zerstörende Zeit über das Leben auf der Erde hin. Und so begannen auch Elisabeths und Ferencs Blütenträume allmählich zu welken, je länger sie verheiratet waren. Sie taten dies umso schneller, da Ferencs Liebe zwar glühend wie eine Flamme ist, aber schon damals unbeständig war wie das Feuer. Als der Tod ihm schließlich die Jugendliebe entführte, war seine Seele wohl betrübt, aber eher so, als ahnte sie schon die rasche Vergänglichkeit dieses Schmerzes. Und wirklich, die Trauer verflog und bald darauf wandeltet ihr an des Getrösteten Seite. Es waren wundervolle Jahre, die wir miteinander verleben durften. Nun aber ist er mir seit Monaten auf einmal so fremd. Ständig hängt er seinen geheimen Gedanken nach. Erst seit gestern Nacht habe ich nun Klarheit, wer mir den Gatten zu rauben trachtet. Aber sie ist tot, Katharina. Ja, aber offenbar nicht in seinem Herzen. Ich versichere euch, er sprach zu ihr, als ob er fest davon überzeugt wäre, dass sie ihn hören könnte. Ich werde mit ihm sprechen und auch nicht mit Tadel sparen. Seid ohne Sorge. Aber sagt ihm nicht, dass ich es war, die... Nicht doch. Verlasst euch nur auf mich. Wenn es euch nicht gelingt, ihn zur Vernunft zu bringen, so ist niemand mehr imstande dazu. Meine Hoffnungen ruhen einzig auf euch. Der Friedhof lag unterhalb der Festung, etwa auf halber Bergeshöhe, inmitten hochgewachsener Laubbäume. Das helle Mondlicht tauchte alles in bläulichen Schein. Bald schon würde wieder Vollmond sein. Bereits an der Friedhofspforte sah ich in der Ferne ein Licht leuchten. Es drang aus dem Mausoleum, das Ferenc an diesem Ort für Elisabeth errichten ließ. Wer ist da? Janosch, dein Onkel. Janosch, was führt dich hierher? Zu dieser Stunde? Seltsam. Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen, Ferenc. Ich? Darf ein Mann nicht die Stätte besuchen, an der seine Frau in ewigem Schlaf ruht? Sicher darf er das, aber du wirst mir zustimmen, dass der Zeitpunkt ungewöhnlich ist. Sehr ungewöhnlich. Man munkelt, dass du recht regelmäßig hier einer späten und, wie ich finde, reichlich übertriebenen Trauer nachgehst. Das ist einzig und allein meine Sache. Sollte es nur solcherlei sein, was du mir zu sagen hast, so geh und lass uns wieder allein. Euch? So, so. Du hast ihren Sarg geöffnet? Das soll nicht deine Sache sein, Oheim. Mein Gott. Sie ist unverwest und... So schön wie zu ihren Lebzeiten, nicht wahr? Ja. Ja, du hast recht. Wenn es mir nur gelänge, sie wieder zu erwecken, auf dass wir endlich wieder in Freuden miteinander vereint leben könnten. Bedenke, was du sagst. Versündige dich nicht, auf dass Gott dich nicht strafe. Hat er mich nicht schon genug gestraft, da er sie von mir nahm und seither eifersüchtig in festem Schlaf gefangen hält? Elisabeth ist tot, Ferenc. Kannst du sie ansehen und das wiederholen? Nein, sie ist nicht tot. Eines Tages wird sie mir wieder erwachen, ich weiß es. Du scheinst mir nicht mehr Herr über deinen Verstand zu sein. Sie ist tot, aber Katharina lebt. Katharina. Jawohl, Katharina, deine Frau und die Mutter deiner Kinder. Je fester sie mich an sich zu binden versucht, desto frostiger und unerträglicher dünken mich ihre Küsse. Elisabeth, sie ist es, die ich liebe. Noch immer. Und nach all den Jahren, sie ist es, die ich begehre. Solltest du wirklich so pflichtvergessen sein? Immerhin hast du Frau und Kinder. Denkst du auch an sie? Sie brauchen dich. Was machst du also hier? Du solltest bei ihnen sein. Lass die Toten ruhen und sei glücklich mit den Lebenden, die dich von Herzen lieben und deiner Zuneigung bedürfen. Was ist mir das Lachen der Kinder und Katharinas blonde Schönheit gegen die Wonnen, die ich mit jener dort teilte, in den köstlichen Tagen der Jugend, die erfüllt waren von unserer Liebe. Ach, weißt du, Ahnungslose, denn nicht, dass die Fantasie stets der Gegenwart lästert und nur Vergangenes und Zukünftiges heilig spricht? Ach. Wach auf, Ferenc. Deine Gegenwart ist nicht so arm an Genuss. Eine schönere Frau und liebevollere Mutter, als es Katharina ist, scheint mir schwerlich vorstellbar. Bedenke, was du zurückstößt für ein Hirngespinst. Mit Katharina habe ich nie solche Art Genuss geteilt wie mit Elisabeth. Das scheint dir nur so. Nein, Oheim. Ich weiß genau, was ich fühle. Weiß, was mein innigster Wunsch ist. Ach. Wenn ich könnte, würde ich auf der Stelle alles, was ich habe, dafür eintauschen, mit ihr aufs Neue vereint zu sein. Bedenke, was du dir wünschst. Was jammerst du, törichter Mensch, um dies armselige Gewebe aus Nerven, Sehnen und Adern dort? Wer bist du? Ganze Völker sind gefallen, ohne solcher Art beklagt zu werden. Welten, die am Himmel leuchteten, ehe die Erde ward, gingen unter, wurden zu Asche, und keiner hat um sie geweint. Was also winselst du um einen dahingegangenen Menschen? Weil ich diesem Menschen im Leben und nun auch im Tod in Liebe verfallen bin. Törichter Mensch, wird deine Klage sie etwa wecken können? Hätte jemals die Klage, die die Hinterbliebenen an der Bahre anstimmten, einen Toten aufgeweckt? Niemals. Ich versichere dir, die Toten wollen gar nicht zurückkehren von dort, wo sie jetzt sind. Du kennst die Liebe nicht. Ich wünsche nichts sehnlicher, als dass meine Tränen diese dort zu erwecken vermögen würden. Sie würde sich nicht ins stumme Grab zurücksehnen, wenn meine Arme sie erst wieder umfangen haben. Bist du denn noch derselbe, von dem sie durch den Tod geschieden wurde? Ist etwa die Zeit spurlos über deinem Haupt verflogen wie über dem ihrigen? Unsere Liebe überdauert alles. Wer bist du und was treibst du hier zu dieser Stunde? Ich sammle Kräuter, die nur auf menschlichen Gräbern wachsen und unter dem Schein des Mondes gepflückt werden müssen, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Man kennt mich gut hier in der Gegend. Auch wenn keiner auf der Straße den Hut vor mir ziehen würde. Sie alle wissen, wer ich bin, was ich bin und vor allem, was ich mit meinem Wissen um mancherlei Dinge zwischen Himmel und Erde vermag. Des Nachts schleichen sie sich ratsuchend zu mir. Mein Haus steht im dichten Wald, auf jenem Hügel. Ich bitte dich, weise Frau, wenn du einen Weg weißt, mir meine einzige Erdenliebe zurückzugeben, so lass dich rühren durch meine heißen Tränen. Ferenc, du bist ja nicht mehr bei Verstand. Überlege, was du da aussprichst. Ich weiß Mittel und Wege, dir deinen Wunsch zu erfüllen. Dann rasch ans Werk. Worauf wartest du noch? Ferenc! Was zauderst du? Ist es Gold, was du begehrst? Es soll dein Schaden nicht sein. Ich will dich reich belohnen, wenn du mir beschaffst, wonach ich verlange. Schweig mir von Gold und Reichtum. Es ist die Kluft zwischen den Lebenden und Toten, die mich zurückschrecken lässt vor dieser Tat. Zwar vermag meine Macht, eine Brücke zu bauen, aber es wird eine Kluft zwischen euch bleiben. Zwischen dir, dem Lebenden, und ihr, der Toten. Lass die Toten ruhen. Nichts Gutes kann solch unheiligem Tun entspringen. Ferenc, ich bitte dich, halte ein! Lass mich! Es ist mein Wille! Zögere nicht mit deiner Wohltat, weise Frau! Sie darf nicht leichtsinnig vollzogen werden. Du hast gesagt, du seist imstande dazu. Lass deinen Worten nun also die Tat folgen, wenn du nicht auf ewig in einem meiner finsteren Verliese ein freudloses Dasein fristen willst. Es ist unnötig, mir zu drohen, edler Herr. Ich kenne dich sehr wohl und weiß nur zu genau, wozu du imstande bist. So dann, ans Werk! Wenn ich die Ersehnte für dich wecke, kannst du nicht wieder von ihr scheiden, bis zu deinem eigenen Tod. Auch wenn Hass und Abscheu sich deines Herzens bemächtigen sollten. Ha! Wie sollte ich wohl jemals hassen, was ich glühend liebe? Wie etwas verabscheuen, wonach jeder Tropfen meines Blutes sich verzehrt? Ach, Ferenc, scheue zurück! Erliege nicht der Versuchung! Schweig, Oheim! Oder hebe dich hinweg von diesem Ort! Oh! Fang an! Gib sie mir wieder! Tritt beiseite, damit ich das Ritual vollziehen kann. Mit irrem Funkeln in seinem Blick verfolgte Ferenc, wie das alte Weib einen Kreis um den Sarkophag der Toten zog und unter unheilvollem Murmeln Kräuter darin verteilte, die einen hypnotischen Duft verströmten. Tau des Mondes fiel aufs Kraut, noch heut wird sie ihm angetraut. Sturmwind, herbei! Ihr Sterne, verhüllt euer Angesicht! Ihr Winde, herbei! Herbei! Herbei! Helft mir, sie zu wecken aus dem Schlaf! Es ist noch nicht zu spät, Ferenc. Mach diesem Wahnsinn ein Ende. Besinne dich. Denk an die, die deinem Schutze anvertraut sind. Niemals lasse ich ab von meinem Wunsch. Komm jetzt zu mir in den Zauberkreis. Die Schlafende bedarf deiner Hilfe. Nicht! Was kann ich tun? Deine Handfläche. Halte sie hier über ihr Gesicht. Gut. Und nun? Ich werde deine Hand mit dem Dolch ritzen. Dein Blut sei das Elixier, das ihr das Leben zurückgibt. Ich bin bereit. Trinke, Schläferin, das warme Blut desjenigen, der dich zurück auf diese Erde wünscht. Trinke, auf dass dein Herz wieder schlage, deine Augen sich öffnen und du wieder erstehst wie eine Insel, die aus des Meeres dunklen Wogen auftaucht. Mein Gott, die Tote scheint das Blut durch Mund und Nase einzusaugen. Atme, lebe. Sie lebt. Sie lebt. Sie ist mir wiedergegeben. Ja. Ja, es ist vollbracht. Solltest du dich jemals nach meinem Rat sehnen, So weißt du, wo du mich finden kannst. Ich danke dir, gute Frau. Mögest du deine Entscheidung niemals bereuen. Leb wohl. Mich ekelt, was du getan hast, Ferensch. Schweig, Oheim. Solltest du auch nur ein Wort von dem verlauten lassen, dessen Zeuge du soeben wurdest, soll mein Fluch dich treffen, Janosch. Ich kann nur hoffen, dass du weißt, was du tust. Verschwinde! Lass uns allein! Niemand bedarf deiner mehr. Elisabeth, Liebste, sieh mich an. Du bist zurück, Geliebte, endlich. Lang war mein Schlaf, aus dem mich deine Liebe weckte, Ferensch. Ich bin zurück, bin dir wiedergegeben. Ich bin so glücklich. Führe mich auf dein Schloss im Wald. In die Abgeschiedenheit? Ja, dorthin. Ich erinnere mich an herrliche Stunden, die wir in der Einsamkeit dort verbrachten. Weißt du noch? Als sei es gestern gewesen. Und es wird wieder so sein. Schon bald. Gönne mir nur etwas Ruhe, um meine so lange versiegelten Augen an das Licht zu gewöhnen. Rasch, eile dich, auf dass wir den Ort unserer wiedergefundenen Liebe erreichen, ehe der Morgen graut. Sein Licht vermag mir zu schaden. Die Strahlen der Sonne dürfen mich nicht sehen. Die Nacht wird mein Tag sein. Unser Tag, Ferenc. Darf ich auf deine Hilfe, dein Verständnis und deine Gesellschaft hoffen? Auf alles, Liebste. Jetzt und immer da. Tief im Wald lag das Schloss, auf das Ferenc Elisabeth in großer Eile brachte. Ein erstes Morgenrot schimmerte bereits am Horizont herauf, als sie an das Schlosstor gelangten. Die Sonne wird schon bald aufgehen. Ich bitte dich, Geliebter, bring mich ins Finstere. Beruhige dich. Es wird sicher gleich jemand öffnen. Aufgemacht! Hört ihr nicht? Na also, da kommt jemand. Das hat sehr lange gedauert. Herr Baron, wir hatten ja keine Ahnung. Ich bitte untertänigst um Verzeihung. Schon gut. Rasch, lass uns ein, Jaroslav. Natürlich, Herr. Guten Morgen, Baron. Oh. Guten Morgen, Jaroslav. Aber das kann doch nicht... Du siehst vollkommen richtig, alter Freund. Deine Gebieterin ist zurückgekehrt. Schließe das Tor. Das Morgenrot ist mir zuwider. Ich dulde nur verhangene Fenster und Kerzenlicht in meinen Gemächern. Hast du verstanden? Sehr wohl, Gebieterin. Was ist nun? Schließe das Tor. Aber ja doch. So ist es recht. Und zu niemandem ein Wort darüber, wer hier wieder Einzug gehalten hat, wenn dir deine Zunge lieb ist. Ja, wie der Herr Baron befehlen. Was stehst du dann noch da und starrst mich an? Ja, Rasch an die Arbeit! Richte meine Zimmer her und führe meine Befehle gewissenhaft aus, sodass ich keinen Grund zur Klage haben werde. Sehr wohl, Gebieterin. Oh. Jedoch diese Räume den Zauber unserer ersten jungen Liebe zurückbringen. Ist es nicht so, Geliebter? Ja, du hast recht. Deshalb miet ich wohl seit du nicht mehr da warst, diesen Ort. Ich verspreche dir, Liebster, die Zukunft, die nun vor uns liegt, wird das, was wir in der Vergangenheit miteinander teilten, in den Schatten stellen. Elisabeth, du... Nicht! Bitte berühre mich nicht. Noch nicht. Aber... Erst wenn alle Spuren des Grabes von mir gewichen sein werden, können wir uns ewig währender Seligkeit hingeben. Wann? Sag mir, wann das sein wird, Geliebte, wann? Wenn der Mond sich gänzlich gefüllt haben wird, verspreche ich ganz dir zu gehören. Noch ein oder zwei Tage und... Und unsere Liebe wird unter dem Vollmond erneuert werden. Ich werde jede Stunde zählen, bis es soweit sein wird. Hab Geduld, Geliebter. Was dich erwartet, wird dich die erlittenen Qualen schnell vergessen lassen. Sei dessen gewiss. In der Nacht, in der der Mond vollends aus dem Erdschatten heraustrat und in seiner ganzen Pracht erstrahlte, erwachte Ferenc aus ungewöhnlich tiefem Schlaf und fand Elisabeth in ihrer ganzen Schönheit neben sich auf seinem Lager liegend. Vollmond, Geliebter. Ich sehne mich nach deinen Küssen. Oh. Die Zeit und der Tod hatten keine Macht über deine Reize. Dein wundervolles Haar, deine samtene Haut, die rubinroten Lippen. Du bist meine Göttin. Ich bete dich an, Geliebte, und werde die andere schon bald verstoßen und dich wieder an ihre Stelle setzen. Die andere? Wovon sprichst du? Nicht jetzt, Geliebte. Welche andere? Katharina, meine zweite Frau. Du bist wieder vermählt? Ich sage dir, das liegt jetzt alles hinter mir. Es hat keinerlei Bedeutung mehr, seit du zu mir zurückgekehrt bist, Liebste. Soll ich, die im Bade des Todes gereinigt ward, ich, die Wiedergeborene, nun etwa deine Hure sein? Aber Elisabeth... Sag... Ist es deine Absicht, mich zu einer solchen vor aller Welt zu machen? Ich... Mir allein gebührt das Recht, mich deine Gemahlin zu nennen. Nein. Solange ich mich nicht in deiner Festung in jenem goldenen Bett wiederfinde, das einzig mir gehört, wirst du niemals bekommen, was du ersehnst. Glühend vor Leidenschaft und für ihre rasche Erfüllung zu allem bereit, verließ Ferenc das Schloss im Wald. Auf seinem feurigen Rappen ritt er in großer Hast zurück zu seiner Festung und suchte sogleich Katharina auf. Gott sei es gelobt, du lebst. Die Sorge um dich hat mich beinahe verzehrt. Mir geht es gut. Ferenc, was ist dir? Wie blickst du mich an? Wo bist du gewesen in den letzten Tagen? Im Waldschloss weilte ich, um einen klaren Gedanken zu fassen. Im Waldschloss? Aber du miedest es doch seit... Wir beide. Wir. Wir sind keinesfalls füreinander geschaffen, Katharina. Das ist mir nun vollkommen klar geworden. Ferenc, wie kannst du so etwas sagen? Ich sehne mich seit langem nach höherem, nach einem meinem feurigen Geist genügenden Leben, während du dir im beschränkten Kreis deines alltäglichen Einerleis gefällst. Ach. Schon lange begegnetest du meiner heißen Liebe nur mit kalter Gefälligkeit. Daher halte ich es für angeraten, dass wir voneinander scheiden. Vereint werden wir niemals das Glück finden, das wir uns wünschen. Welche Worte? Mir schwinden die Sinne. Ich werde sofort den Scheidebrief aufsetzen. Du hast bis heute Mittag Zeit, das, was dir wert und teuer ist, zusammenzupacken. Die Kinder verbleiben dem Gesetz meines Volkes gemäß selbstverständlich in meiner Obhut. Grausamer! Du trennst mich von unseren Kindern? Trockne deine Tränen. Du hast nur wenig Zeit. Sobald der Brief geschrieben ist, lasse ich ihn dir bringen. Leb wohl. Ich Unglückliche. Wohl ahne ich, wem ich dies zu verdanken habe. Unter Tränen schied die Baronin von ihren Kindern und verließ die Festung, um zu ihren Eltern zurückzukehren. Zunächst aber lenkte sie den Pfad ihres Pferdes in eine andere Richtung. Ja, was ist? Verzeiht, Gebieterin. Was gibt es denn, Jaroslav? Besuch für euch. Besuch? Niemand weiß, dass ich hier bin. Geschweige denn, dass ich zurückgekehrt bin. Aber ich ahnte, dass es so ist. Sieh an, meine Nachfolgerin, wie ich annehme. Es ist gut, Jaroslav, du darfst dich zurückziehen. Sehr wohl, Gebieterin. Wie töricht von euch, mich hier aufzusuchen. Es konnte nur einen Grund geben, weshalb ich den Scheidebrief erhielt. Er hat euch verstoßen? So rasch? Das entzückt mich. Wie sehr muss er mich doch lieben und nach meinen Küssen verlangen. Nacht für Nacht sah ich ihn zu eurem Grab schleichen, beseelt nur von einem Gedanken. Sich mit mir wieder zu vereinen. Ja. Nachdem Oheim Janosch mich seit jener Nacht mied, in der ein plötzlicher Sturmwind über dem Friedhof aufzog und ein greller Blitz niederging, ahnte ich, dass mein Gemahl womöglich nun den letzten Schritt vollzogen hatte, das Unheil neben sich anzusiedeln. Euch! Ich bin zurückgekehrt, um den Platz an seiner Seite einzunehmen. Meinen Platz. Ich wollte nicht in die Obhut meiner Eltern zurückkehren, ohne mich mit eigenen Augen davon überzeugt zu haben, dass mein Verdacht berechtigt war. Eure schönen Augen haben sich nun davon überzeugt. Seid ihr nun zufrieden? Soll ich zufrieden sein, meinen Gemahl und meine Kinder einem Leichnam zu überlassen? Kinder? So, ihr habt gemeinsame Kinder. Alexei und Anja, die euretwegen nun keine Mutter mehr haben. Oh, was das betrifft, seid vollkommen ohne Sorge. Die beiden werden schon bald keiner Mutter mehr bedürfen. Feige Bestie! Ich werde nicht zulassen! Schweig! Unter meinen Bann! So ist es besser. Siehst du? Nur ein Blick und du kannst dich nicht mehr rühren. Ich kehrte weitaus mächtiger aus dem Grab zurück, als ich hineingelegt wurde. Was habt ihr mit mir vor? Bei deinen Eltern wirst du jedenfalls sicher niemals ankommen. Weiß außer Jaroslav noch jemand, dass du hier bist? Niemand. Und es hat dich auch wirklich niemand das Schloss betreten sehen? Ich denke nicht, nein. Gut. Du bist eine sehr schöne Frau. So jung, so zart, so voller Leben. Dein Haar ist wie Seide, wie Samt, deine warme, duftende Haut. Was habt ihr vor? Wonach sieht es denn aus? Bitte nicht, verschont mich. Denkt an meine Kinder. Oh, seit ich von ihnen erfuhr, denke ich nur noch an sie. Schon morgen werde ich sie ganz fest in meine Arme schließen. Recht lieb will ich sie haben, die Kleinen, das verspreche ich dir. Aber zunächst werde ich dich in meine Arme schließen und mich laben an dem armseligen bisschen Leben, das du mir zu spenden vermagst. Nein, bitte! Deine Haut ist so weich. Bitte! Und dein Blut so heiß. Währenddessen ließ Ferenc seine Residenz mehrere Tage lang prächtig für den Empfang der neuen Gebieterin herrichten und schmücken. Sollen wir uns alle im Festsaal versammeln? Ich weiß es auch nicht. Offenbar will der Herr etwas bekannt geben. So? Wie viele von euch bereits wissen, wird heute meine neue Gemahlin auf der Festung eintreffen. Oh. Ich erwarte von euch, dass ihr sie mit der größten Hochachtung behandelt und ihr untergebenst zu Diensten seid. Also das ist es. Sieh nur, der Kanzler ist auch zugegen. Ich versichere euch, Herr Baron, es wird alles nach euren und eurer neuen Gemahlin Wünschen verrichtet werden. Es hat mit der Baronin Elisabeth noch eine besondere Bewandtnis, über die ich euch nun noch unterrichten möchte. Elisabeth? So hieß auch seine erste Frau. Was für ein eigenartiger Zufall. Ich begegnete ihr in der Fremde und mein Herz ward sogleich für sie entzündet, da ich sie meiner verstorbenen ersten Gemahlin überaus ähnlich fand. Wie es der Zufall wollte, heißt eure neue Gebieterin auch genauso wie meine liebe Verstorbene. Seltsam. Das kann man wohl sagen. Deshalb musste also Baronin Katharina die Festung und ihre Kinder so rasch verlassen. Noch etwas. Baronin Elisabeth kommt aus einem fremden Land, in dem manch andere Sitten üblich sind. Es ist nicht an euch, diese zu hinterfragen, sondern die heiligste Pflicht, gewissentlich euren Dienst zu tun. Ich hoffe nun, dass ihr alle genügend vorbereitet seid und niemand vor der großen Ähnlichkeit erschrecken wird. Herein! Jaroslav, so ist die Gebieterin also eingetroffen. Ja, wohlbehalten, Herr Baron. So bitte sie herein. Sie wird bereits sehnlichst erwartet. Sehr wohl. Hohe Frau. Ich bin gespannt. Und ich erst. Meine Liebe, willkommen in deinem neuen Heim. Oh, Liebste. Nein. Aber das ist doch nicht möglich. Sie ist der Totengebieterin wie aus dem Gesicht geschnitten. Es überläuft mich. Hohe Frau, ich darf so kühn sein, als Kanzler euch, unsere neue Gebieterin, auf das Herzlichste willkommen zu heißen. Ich danke euch, Kanzler. Und darf euch versichern, dass ich mich hier unter euch allen schon recht zu Hause fühle. Und so hielt Elisabeth Báthory aufs Neue Einzug in der Festung und zum seligen Entzücken ihres Gemahls auch in jenem goldenen Prunkbett im fürstlichen Schlafgemach. So glücklich aber auch der Herr war, so unglücklich fühlten sich vom ersten Tag an, da die neue Gebieterin Einzug gehalten hatte, alle Bewohner seiner Festung. Die Ähnlichkeit, ja, beinahe Gleichheit der neuen Gebieterin mit der verstorbenen Baronin erfüllte die Gemüter derer, die sich der Entschlafenen noch erinnerten, mit Schauder und Entsetzen. Besonders der Argwohn von Ferencs guter alter Amme war geweckt worden. Sie ließ sich nichts anmerken, hielt aber Augen und Ohren offen. Herein. Ihr habt nach mir geschickt, Gebieterin. Ja, das habe ich. Ich ließ mir ein Bad herrichten, gieß diese Essenzen in den Zuber und kontrolliere, ob die Temperatur wohlgefällig ist. Recht gern. So. Das Wasser ist angenehm warm. So hilf mir aus dem Morgenrock. Natürlich. Um Gottes Willen. Was ist? Was hast du? Das Mal, das Feuermal auf eurer Schulter. Was ist damit? Nichts, Gebieterin, vergebt mir. Ich dachte nur für einen Augenblick, dass... Das was? Gar nichts. Verzeiht einer närrischen alten Frau. Wartet, ich helfe euch in die Wanne. Nicht! Fass mich nicht an. Aber, Gebieterin... Glaubst du wirklich, es wäre mir entgangen, wie du mich vom ersten Tag an beobachtet hast? Nein, nein. Vergebung. Aus meinen Augen! Sofort! Und untersteh dich, zu irgendjemandem ein Wort über das, was du hier gerade gesehen hast, zu sprechen. Aber, Gebieterin, ich... Ich rate dir, reize meinen Zorn nicht noch mehr, als du es bereits getan hast. Ich bitte untertänigst um Vergebung, Gebieterin. Schicke mir Maria herein. Sie soll mir helfen. Sehr wohl. Maria, die Gebieterin wünscht deine Dienste. Ja. Oh. Was für eine Wohltat. Gebieterin? Nimm den Schwamm dort. Na, was ist? Was stehst du da und glotzt? Benutze den Schwamm. Ja, natürlich, Gebieterin. Oh, das tut gut. Ist die Tür verschlossen? Nein, Gebieterin. Dann verschließe sie. Sehr wohl. Niemand soll uns stören. Du bist sehr schön, Maria. Weißt du das? Gebieterin, ich... Die schönste unter meinen Dienerinnen. Nimm dein Kopftuch ab. Mich verlangt deine Art zu sehen. Gebieterin, bitte, ich... Tu, was dir gesagt wird, Maria. Ja. Oh, dein Haar ist wie edelste Seide. Es glänzt wie fließendes Gold. Und deine Haut ist so zart, so sanft. Gebieterin, nicht. Ich bitte euch. Was hast du denn? Beruhige dich. Es sollte dir schmeicheln, dass eine andere Frau die Schönheit und Jugend deines Körpers bewundert. Es ist nur, dass ich nicht daran gewöhnt bin. Aber das solltest du. Alle sollten dich bewundern, deine Schönheit anbeten. Komm her, Maria. Komm zu mir. Komm. Nein, bitte. Bitte nicht. Gehorche. Komm zu mir. Ich will dir einen Kuss geben. Maria. Lass mich teilhaben an deiner Schönheit. An deinem Leben. Oh Gott. Nein. Nein. Niemand kann dir jetzt mehr helfen, Kleines. Ein Blick von mir macht dich wehrlos, willig und zu meinem Opfer. Oh. Ich habe immer noch nicht verstanden, worauf ihr eigentlich hinaus wollt, Anne. Versteht doch, Herr Kanzler. Maria ist spurlos verschwunden, seit sie der Gebieterin im Bad zur Hand gehen musste. Und wenn schon? Es wäre nicht das erste Mal, dass eine junge, hübsche Magd, ohne sich zu verabschieden, mit einem Mann durchbrennt. Es gab niemanden, mit dem sie hätte durchbrennen können. Das versichere ich euch, Herr. Maria ist wie eine Tochter für mich. Ich hätte es wissen müssen. Ich sehe in der Sache keinen Handlungsbedarf. Mutmaßungen. Nichts als Mutmaßungen. Maria ist nicht die Erste, die verschwand, seit sie hier Einzug gehalten hat. Was habt ihr nur alle gegen eure neue Gebieterin? Ich bitte euch, Herr, jeden, der die Verblichene gekannt hat, muss Grausen erfassen, wenn er ihrer nur angesichtig wird. Ach, dummes Zeug. Es ist nicht ein Zug ihres Antlitzes, nicht ein Laut ihrer Stimme, nicht eine Bewegung, die sie von der Toten unterscheidet. Ja. Außerdem hat sie, und das hat mich nun vollkommen davon überzeugt, dass sie die wiedererstandene Tote ist, an eben der Stelle, auf der rechten Schulter, ein auffällig geformtes Feuermal, wo auch die tote Gebieterin durch eines gezeichnet war. Das ist in der Tat bemerkenswert. Unter dem gesamten Personal geht schon das Gerücht um, dass wir einer wiederbelebten Toten als unserer Gebieterin gehorchen müssen. Der Merkwürdigkeiten um ihre Person sind ja viele. Nie erhebt sie sich vor Sonnenuntergang von ihrem Lager. Und immer legt sie sich wieder zur Ruhe, ehe der Hahn zum dritten Mal gekräht hat. Herrschsüchtig ist sie, mehr noch, als es die Tote gewesen ist. Jede Widerrede wird mit brutalen Strafen geahndet. So manchen, der dann spurlos verschwand, sah ich von ihr mit einem Blick ins Auge gefasst, der voll sprühenden Hasses zu sagen schien, bald kommt die Zeit, da ich dich vernichten werde. war unsere Festung unter Baronin Katharina ein Ort voll freudigen Lebens, so gleicht sie nun einer öden Gruft. Furcht entstellt das Antlitz der Dienerschaft, die inständig Gott darum anfleht, der Strengen bloß nicht im Mondlicht auf den Gängen zu begegnen. Sind das nicht Beweise genug? Der Merkwürdigkeiten habt ihr mir zwar viele geschildert, das gebe ich zu. Indes sind eure Schlüsse letztlich aber nicht viel mehr als Mutmaßungen. Herr, ich beschwöre euch, handelt, ehe wir alle verloren sind. Eine Tote regiert dieses Haus, erweckt durch einen dunklen Zauber, gestärkt durch geheime Tränke. Amme, mäßigt euch. Der Herr ist blind für alles, was hier geschieht. Daher bitte ich euch, rettet unsere armen Seelen. Rettet die Kinder, die Baronin Katharina meiner Obhut übergab. Gut, ich verspreche euch, abzuwägen, was zu tun ist. Zögert nicht zu lange, Herr. Seid unbesorgt. Geht jetzt. Ich danke euch, dass ihr mich angehört habt. Herr im Himmel, was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Du weißt, welche Strafe auf Verrat steht, Amme. Gebieterin! Es ist zwecklos zu schreien. Du stehst in meinem Bann. Niemand wird dich hören. Niemand dich vermissen. Genau wie außer dir niemand all die anderen vermisst, die seither verschwanden. So ist es also wahr? Dass ihr... Ja, es ist wahr. Ich bin zurückgekehrt aus dem Grab. Aber Lebenswärme zu erzeugen und Jugend und Schönheit beständig zur Freude eures Herrn zu erhalten, dazu ist dieser Leib nicht mehr imstande. Daher muss ich ihm einen wirksamen Zaubertrank zuführen, der mich für den Baron schön und begehrenswert erhält. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Nun? Sprich es aus. Ich weiß, dass du mich genau verstehst, Amme. Viel zu gut. Ein grässlicher Trank. Ein fluchbeladener, unheiliger Trank. Wenn du so willst. Menschenblut. Warmes, pulsierendes Blut, gesogen aus jugendlichen Adern. Dieser Trank ist es, der mir Kraft und Schönheit gibt und mich daher immer wieder danach gieren lässt. Schon im Waldschloss stärkte ich mich für den ersten heißen Kuss deines Gebieters, indem ich mich zaghaft an seinem Blut labte. Aber es raubt ihm Kraft. Daher verschone ich ihn seither. Bitte! Ich verspreche nichts zu sagen, aber lass mir mein Leben. Glaubst du wirklich, ich wäre so töricht, einer Verräterin diese Gnade zu gewähren? Aber nein. Sei unbesorgt. Es ist nicht sehr schmerzhaft. Du wirst hinübergehen in die andere Welt. In der Gewissheit, mir Kraft gegeben zu haben, deinem Gebieter auch weiterhin die Lust verschaffen zu können, nach der es ihn verlangt. Nein! Nein, bitte! Schluss damit, Kanzler. Ich bitte euch, Herr, hört mich bloß noch einen Augenblick an. Auch ich hielt dies alles lange Zeit lediglich für abergläubisches Geschwätz. Aber die Zeichen sprechen für sich. Beinahe jeden Morgen werden neue Leichname gefunden. Allesamt zeigen Zeichen frühen Alterns. Die Haut ist weg, das Haar schlohweiß und die Adern blutleer. Meist sind die toten Kinder, Jünglinge oder Jungfrauen, die aus ungeklärten Gründen des Nachts den Schutz des elterlichen Hauses verließen. Von einer schrecklichen Seuche spricht man, vor der es zu fliehen gilt. Andere wiederum sprechen unverhohlen aus, was man sich auch schon in der Festung zuraunt. Und was ist das? Dass des Nachts Bluttrinker umherschleichen und ihre Opfer zu Ader lassen, bis kein Tropfen Blut mehr in ihnen ist. Armen Märchen! Wer es sich leisten kann, hat sein Hab und Gut bereits zusammengepackt und floh mit den Seinen. Ganze Dörfer in der Umgebung sind ausgestorben. Herr Baron, die Lage ist ernst. Ihr könnt nun, nachdem die treue Amme, die eure Gemahlin für die Ursache dieses Grauens hielt, ebenfalls spurlos verschwunden ist und zudem täglich jemand vom Personal fehlt, nicht länger die Augen davor verschließen, dass hier Entsetzliches vorgeht. Ein böser Geist lastet auf uns und lässt den Landstrich verdorren. Wartet nicht länger, hoher Herr. Handelt! Gut, ich werde die Sache überdenken, Kanzler. Die Audienz ist beendet. Herr Baron. Wieder bloß schlechte Nachrichten? Elisabeth, ich hörte dich nicht hereinkommen, Liebste. Verzeih. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du schienst so in Gedanken und blicktest so gramvoll. Eine Seuche sucht das Land heim. Und wenn schon. Was scheren uns ein paar Bauerntölpel mehr oder weniger? Denk nicht mehr daran. Komm, du siehst müde aus. Es ist spät. Unser Lager ist bereitet. Lass es uns aufsuchen. Ich will dich auf andere Gedanken bringen, Liebster. Der Kanzler rief mir noch einmal das Verschwinden der guten Amme in den Sinn. Denk jetzt nicht mehr daran. Du weißt doch, niemand kümmert sich hingebungsvoller um deine Kinder, als ich es tue. Ja, sie scheinen dich schon recht gern zu haben. Oh, mehr als das. Sie vergöttern mich. Aber ist das denn ein Wunder? Nein, denn auch ich vergöttere dich. So wie dich jeder vergöttern muss, der dich erblickt. Oh, du hast mich zur glücklichsten Frau auf Erden gemacht. Weil du mir gezeigt hast, was Lust und Liebe vermögen. Über das Grab hinaus. Für immer, Geliebte. Für immer. Bald schon lebten in der Umgebung nur noch alte Menschen. Diejenigen also, die Bluttrinkerin bisher verschont hatte. Die Entvölkerung des Landstrichs ließ Elisabeth nun die Kinder ihres Gemahls zu ihren nächsten Opfern wählen. Listenreich erschlich sie sich ihr Vertrauen und ließ ihnen ihr schreckliches Werk als einen immerwährenden Traum, als ein neues geheimes Spiel erscheinen, über das sie mit niemandem sprechen durften. Obwohl dieses Spiel sie von Tag zu Tag mehr schwächte, sehnten sie sich dennoch nach nichts mehr, als recht oft in Elisabeths Gesellschaft zu sein. So sehr hatte ihr dunkler Zauber sie bestrickt. Bald waren die Kinder nur mehr Schatten ihrer selbst. Schließlich war es dem Hauch des Todes ein leichtes, auch diese Schatten zu verwehen. Tief betrübt beweinte der Vater den Tod seiner geliebten Nachkommen. Weder Kinder, noch Jünglinge, noch Jungfrauen gab es nun mehr in der Festung und ihrer Umgebung, denn was die Erde nicht verschlungen hatte, war entflohen. Nur eine Beute blieb der Bluttrinkerin noch, Ferenc selbst. Mit jeder Nacht, die er, betäubt durch ihren hypnotischen Blick an ihrer Brust ruhte, schwand seine Lebenskraft mehr und mehr, da ihre blutdürstenden Lippen ihn heimlich zur Ader ließen. Er begann zu altern und wurde von Tag zu Tag schwächer. Eines Nachmittags lag er ausruhend unter einer alten Eiche, als ein Vogel plötzlich seine Aufmerksamkeit erregte. Seltsam. Was ist das nur für ein eigenartiger Vogel? Er wirft etwas herab. Eine Wurzel. Sie verströmt einen lieblichen Geruch. Koste. Wer spricht da? Koste. Alles ruhig. Niemand zu sehen. Ich soll davon kosten? Nun, warum nicht? Ah! Gallenbitter! Hätte Ferenc bereits von der Wunderkraft der Wurzel, die die weise Frau ihm in guter Absicht zugespielt hatte, gewusst, er hätte sich über die Bitterkeit nicht zu beschweren gewagt. Denn in der Nacht blieb, durch die Kraft der Wurzel, die betäubende Hypnose der Bluttrinkerin das erste Mal wirkungslos. So kam es, dass ein stechender Schmerz den Ahnungslosen jäh aus einem kaum begonnenen Traum riss. Ungeheuer! Ferenc! Blutgierige Bestie! Ferenc, beruhige dich! Du verstehst nicht, was... Wohl verstehe ich jetzt, wie sehr du mich liebst! So wie die Toten lieben. Meine Verblendung ist zerronnen! Du bist der Höllengeist, der meine Kinder, die Jugend meines Volkes und all die anderen ermordet hat! Nein! Nicht ich war es, der sie mordete. Vielmehr musste ich ihr Leben in mich saugen, einzig um deine Lust zu stillen. Das, was ich ihnen raubte, du hast es genossen. Du bist ihr Mörder, Ferenc! Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Nichts davon ist wahr! Was gebärdest du dich jetzt wie ein Knabe? Du, der den Mut hatte, eine Tote zu lieben! Elisabeth! Du, der sich eine Schläferin des Grabes in sein Bett holte! Du erhebst jetzt dein Geschrei wegen ein paar Menschenleben! Sie sind nicht mehr als Blätter, gefallen im Sturmwind. Ihr Tod ist ohne Bedeutung. Sei also kein Tor. Genieße die Frucht deines Frevels, denn es gibt nichts, was du zu bereuen hättest. Schweig! Die Flamme fremder gestohlener Jugend, brannte sie nicht zur Befriedigung deiner Lust in meinen Adern? Und sie kann wieder brennen, wenn wir erst ausschwärmen werden, um neue Opfer zu finden. Verfluchte! Schweig mit deinen tückischen Worten! Du hast fortan keine Macht mehr über mich! Jetzt nicht mehr! Ich bereue aus tiefstem Herzen, dich ins Leben zurückgebracht zu haben. Hoch war der Preis, den ich dafür bezahlte. Zu viele sind ins Grab gesunken, damit du leben konntest. Weiche von mir! Nie! Nie will ich dich mehr vor mir sehen. Niemals wieder. Gehetzt von allen Schrecken des rächenden Gewissens galoppierte der aus unseligem Traume Erwachte auf seinem Rappen dem Waldschloss zu, wo er den Rest der Nacht und die nächste Zeit zu verbringen gedachte. Er verfluchte sich selbst, dass er taub gewesen war für die dunklen Gerüchte, die schon lange an sein Ohr gedrungen waren und nun als schreckliche Wahrheit offenbar wurden. Aber alles Bereuen vermochte nicht, die, die gefallen waren, wieder ins Leben zurückzubringen. Außer Atem erreichte er das Schloss. Es war menschenleer. Er versorgte sein Pferd im Stall und suchte dann ermattet sein Schlafgemach auf. Du kommst spät, mein Geliebter, und hast mich lange warten lassen. Du Teufelin! Willst du mich zwingen, dich zu morden, um vor dir zu fliehen? Du kannst nicht vor mir fliehen, Ferenc. Erinnere dich des Eides, den du schwurst. Mich aus dem Grabe rufend hast du dich auf immer an mich gekettet. Und keine irdische Gewalt vermag uns mehr zu trennen. Finde dich besser damit ab. Mein Gott! Mein Gott! Rette mich vor dieser Ausgeburt der Hölle! Sobald die Sonne untergegangen ist, werde ich, wo du auch seiest, an deiner Seite sein, Liebster. Nein! Für immer. Quälend lang schien Ferenc die Nacht zu währen, ehe endlich der Tag heraufdämmerte und er vor derjenigen, die ihr verfluchtes Dasein ihm verdankte, hinaus in die Helligkeit flüchten konnte. Ein wilder Herbststurm fegte über das Gebirge hinweg. Gleich einem zürnenden Geist fauchten die Böen unbändig durch die Wipfel der jahrhundertealten Bäume und ließen ihr Heulen in den Felsklüften ertönen. Ferenc erschauerte, denn ihm war, als sehe er in den schnell dahinjagenden Wolkenformationen die Schatten der Ermordeten, deren Klagen ihn im Heulen des Windes verfolgten. Mörder deiner Kinder! Warte, der Bluttrinkerin! Schwelger in der Verwesung! Lass die Toten ruhen! Sobald die Sonne untergegangen ist, werde ich, wo du auch seist, an deiner Seite sein, Liebster. Für immer. Nein! Mörder! Mörder! Mörder! Hört auf! Du bist ihr Mörder. Du allein. Es ist nicht wahr! Nicht wahr! Aufgemacht! Bitte! Helft mir! Helft mir! Ah, da bist du also wieder. Rette mich! Rette mich, weise Frau! Vor dem Ungeheuer, das nichts anderes als Tod um sich verbreitet! Siehst du nun ein, wie richtig meine Mahnung war, die Toten ruhen zu lassen? Hättest du mir weissagend alle Gräuel, die nun geschahen, vor Augen gestellt? Ich wäre vor dem grässlichen Werk zurückgeschreckt. Kommst du zu mir, um ein Mittel zu erbetteln, das dich von der Schrecklichen wieder befreit? Ja, ja. Wenn du eins wissen solltest, so sprich. Ich flehe dich an. Es gibt keines, das sie wieder vernichtet. Denn das Tote kann nicht erneut getötet werden. So bin ich verloren. Mein Untergang ist gewiss. Allerdings... Ja? Sollte es dir gelingen, sie in einem Raum auf ewig festzuhalten, der ringsum mit religiösen Symbolen geschmückt ist und aus dem es ihr somit unmöglich ist zu entkommen, könnte dies ihre schreckliche Macht fast gänzlich brechen. Du gibst mir neue Hoffnung. Aber wie kann es gelingen? Die finstere Neumondnacht ist die einzige Nacht, in der sie menschlichen Schlaf schläft. In dieser Nacht muss es geschehen. Ist die Tat erst vollbracht, musst du schwören, dein Lebtag nicht mehr wissentlich ihrer zu gedenken. Denn du würdest durch diese Gedanken ihre Macht erneut stärken. Niemals wieder werde ich ihrer gedenken, wenn sie erst büßend in ihrem engen Kerker liegt. Bedenke, die Tat erfordert Mut und Kraft. Neumond, das sind noch 2x7 Tage. Wo kann ich mich bergen, dass die Schreckliche nicht weiterhin allnächtlich von meinem Blute trinkt und meine Kraft gänzlich versiegen lässt? Tief im Gebirge liegt eine Höhle. Dort sollst du, geschützt durch einen Zauberkreis, vor ihrer vernichtenden Umarmung ausharren. Du wirst im Inneren der Höhle ein karges Lager und genügend Nahrung finden. Ich danke dir. Aber sei gewarnt. Lass dich durch nichts verführen, die Höhle und den schützenden Kreis zu verlassen. Denn die Untote wird auf dich lauern. Zweimal 7 Tage lebte Ferenc in seiner Felsenkluft. Die Reue stand ihm als die qualvollste aller Gefährtinnen zur Seite. Aber noch schrecklicher als sie waren seine Nächte. Sobald die Sonne hinter den Berggipfeln versank, mischte sich in das Stöhnen des Windes, das vom Höhleneingang zu ihm hereindrang, eine ihm nur zu wohlbekannte, lockende Stimme, der zu widerstehen er all seine ihm verbliebenen Kräfte aufbieten musste. Ferenc, mein Geliebter, warum fliehst du vor mir? Lass mich bei dir sein. Lass uns gemeinsam der süßen Tage unserer Liebe gedenken. Meine Arme sehnen sich danach, dich wieder zu umfassen, Liebster. Warum meidest du unser Lager? Komm zu mir. Wovor fürchtest du dich? Es ist süß, vereint zu sterben, im unendlichen Genuss der Liebe. sich dann ewig in der anderen Welt zu gehören. Oh, Geliebter, lass mich wenigstens deine Stimme hören. Du schweigst? Willst mich gar verstoßen? Mich ewig von dir fernhalten? So wisse, auf ewig bin ich dann verdammt. Und du mit mir. Ferenc, hörst du mich? Ferenc! Nacht für Nacht, bis am Horizont das erste Morgenrot erschien, wiederholte sie ihr Flehen und ihre höllischen Verlockungen. Aber Ferenc blieb standhaft. Ertönte der Klang ihrer Stimme, rief er sich das Bild von Katharina und das der ermordeten Kinder vor Augen. Heiße Tränen rannen dann seine Wangen herab, die ihm Kraft gaben, der Teuflischen zu widerstehen. So kam die Neumondnacht. Ferenc wusste sich nun sicher vor Elisabeth und verließ im Finsteren die Höhle. Er machte sich auf den Weg zu seinem Waldschloss. Dort angelangt, fand er sie tatsächlich von festem Schlaf umfangen. Schön und begehrenswert lag sie vor ihm. Er zögerte. Nicht, Ferenc, ich bitte dich, tu das nicht. Gedenke der schönen Stunden, die wir hatten und wieder haben können. Für immer. Führe mich nicht in Versuchung, Teufelin. Niemals werde ich dir wieder erliegen. Niemals! Ohne Elisabeth zu wecken, trug er sie auf seinen wiedererstarkten Armen in die Kapelle. Sodann mauerte er über den Tag gewissenhaft alle Fenster und Türen zu und brachte schließlich noch ringsum an allen Außenwänden der Kapelle Kruzifixe und geweihte Heiligenbilder an, die der Bluttrinkerin das Entkommen aus ihrem Kerker für alle Zeiten unmöglich machen würden. Es dämmerte bereits, und eine zarte Mondsichel erschien am Himmel, als Ferenc bebend mit dem letzten Stein in der Hand dastand, der Elisabeths Kerker verschließen würde. Kaum war die Sonne gänzlich untergegangen, begann sich die Untote im Inneren zu regen. Ferenc erschauerte. Mit einem Mal war, als ob sie sein Zaudern gespürt hätte, die weise Frau an seiner Seite. Bedenke, wenn du jetzt schwach bist, so liegt sie schon morgen wieder blutsaugend an deiner Brust. Ich weiß, aber... Ferenc, was tust du? Willst du ewig mit mir verdammt sein? Marsch, öffne mir die Pforte! Und lass mich dich lieben, bis der Tag erwacht. Oh, Geliebter, ich flehe dich an. Lass mich bei dir sein. Elisabeth, ich... Sprich nicht mit ihr. Gib ihr nicht noch mehr Macht über dich, als du es bereits getan hast. Lass mich heraus, Ferenc. Verfluche sie, oder sie wird für immer auf Erden wandeln. Verfluche sie. Verfluche sie! Verfluche sie! Lass mich heraus. Du wecktest mich doch nicht aus meinem Todesschlaf, um mich nun auf ewig hier einzukerkern. Lass uns beieinander sein. Liebster, höre, gedenke der schönen Zeiten. Es ist hohe Zeit. Sprich es aus. Worauf wartest du? Ich verfluche dich auf ewig. Verdammt bist du mit mir auf ewig! Nie will ich mehr deiner gedenken in Liebe. Nie will ich mehr deiner gedenken in Liebe. Noch mit Vorsatz. Noch mit Vorsatz. Und sollte einmal unwillkürlich dein Bild vor meinem inneren Auge auftauchen. So will ich ihm zurufen. Verdammt seist du auf ewig. Nein! Oh Gott! Rasch, versiegele die Kapelle mit dem letzten Stein. Ja. Verdammt bist du mit mir auf ewig. Vergiss deinen Schwur nicht. Denn wenn du ihn brechen solltest, so kehrt sie zurück. Und du wirst rettungslos verloren. Leb wohl. Wir sehen uns niemals wieder. Das Waldschloss wurde durch eine hohe, es vollständig umgebende Mauer und einen tiefen, mit Pfählen gespickten Graben vor jedermanns Zutritt geschützt. Manche sagen, man höre noch heute aus seinen Mauern das Wehklagen der darin gefangen gehaltenen Blutbaronin. Nachdem Ferenc mir alle Hintergründe der tragischen Geschichte, die ich noch nicht aus eigenen Beobachtungen kannte, unter Tränen der Reue enthüllt hatte, ritt er davon. Er stürzte sich in einen Krieg, auf dessen Schlachtfeldern er schließlich zu Tode kam. Die Worte, die auf seinem Grabmal stehen, sind seine eigenen. Eine stille Mahnung an die Nachgeborenen, vor unheiligem Tun zurückzuschrecken. Eingemeißelt steht dort zu lesen: Weckt die Toten nicht. Die Toten bringen Finsternis wohl in den Erdentag. Denn was einmal schon im Grabe lag, wird kein Licht der Erde mehr durchdringen. Lasst sie schlafen in dem engen Schrein. Fäulnis könnt ihr rufen aus den Grüften, um des Lebens Blüten zu vergiften. Aber weder Tau noch Sonnenschein, noch der Hauch von milden Frühlingslüften kann das Tote je zur Blüt erneuen. Was vom Leben einmal sich geschieden, wird des Lebens Feind, und seinem Frieden muss entsagen, wer es töricht weckt, aus dem Schlafe, der es heilsam deckt. Ferenc, lass mich raus! Lass mich raus! Ferenc! Hörst du mich? Geliebter! Lass mich heraus! Ferenc!